Giant Conversation. Deep dive, find excitement. Justus Jonas, Peter Schauer, Tom Bengals. Justus Jonas, Peter Schauer, Tom Bengals. Die drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews halfen Onkel Titus Jonas in einem Museum bei Rocky Beach. Das Museum sollte geschlossen werden. Tante Mathilda und Onkel Titus Jonas war es gelungen, einige wertvolle Stücke für den Trödelmarkt zu erwerben. Die mussten nun abtransportiert werden. Großartig. Hier, was ich gefunden habe. Ein Malaienkries. Lass mal sehen. Aua, Mann, ist er scharf. Wie eine Rasierklinge. Wie kommt er hierher? Das kann ich beantworten, Bob. Viele Schiffe segelten früher von Kalifornien aus nach Indien und Indonesien. Eine ganze Anzahl der Kunstgegenstände in diesem Museum stammt aus dem Orient. Muss das sein, Just? Ja. Immer diese Vorträge. Mich interessiert vorläufig mehr, wohin jetzt mit diesen Kunstgegenständen, Justus Jonas? Nun drückt euch nicht rum, ihr Lümmel. Ladet das Zeug auf den Lastwagen. Ja, Tante Mathilda. Auch die Holztruhe da. Die gehört mir. Wer sind Sie denn? Jim heiße ich. Man nennt mich Java Jim. Die Truhe hat mich auf großer Fahrt von Java hierher begleitet. Das Ding ist gefährlich, wenn Sie es wissen wollen. Tut mir leid, aber ich habe alle Ausstellungsstücke gekauft, ohne Ausnahme. Wenn Sie die Truhe haben wollen, müssen Sie sie bei mir kaufen und bezahlen. Bezahlen für meine eigene Truhe? Ich denke gar nicht daran. Ja, dann schlagen Sie sich die Truhe aus dem Kopf. Das ist mir gestohlen worden. Vor 2 Wochen hat sie mir irgend so eine Lunke vom Schiff weg geklaut, als wir in San Francisco anlegten. Mal sehen, was drin ist. Vorsicht! Solche Truhen haben es mal zerstört. Ein Messer! Uiuiui! Ganz knapp an Justs Kopf vorbei. Das siehste! Hab ich doch gesagt! Mann, das hätte dich auch treffen können. Das kam aus der Truhe. Das Messer flog aus der Truhe. Ist etwas passiert, Justus? Nein, alles in Ordnung. Himmel, da ist ja ein Geheimfach im Boden. Was? Und jetzt ist es offen. Ich habe einen versteckten Mechanismus berührt. Und da ist es aufgesprungen. Jeder, der das Versteck findet, sollte umgebracht werden. Wenn das Ihr Werk war, Mr. Java Jim, werde ich Sie dafür bestrafen. Ich wusste nichts von der Falle. Es ist ein orientalischer Dolch. Wahrscheinlich wurde er schon vor Jahrhunderten von Piraten eingebaut. Es war also nicht seine Falle. Piraten? Ist ja doll. Das ist ein typisch indonesischer Trick. Wahrscheinlich javanisch. Javanisch, wie Java Jim. Jetzt reicht's mir aber. Das ist ein Spitzname, den man mir gegeben hat, weil ich eine Weile in Java gelebt habe. Ich weiß noch nicht einmal, wo Java liegt. Das ist eine große Insel in Indonesien, Peter. Vor 100 Jahren und noch mehr gab es da massenhaft Piraten. Haben die auch Schätze nach Amerika gebracht, Justus? Beispielsweise nach Kalifornien? Ach, was willst du in der Truhe rum, Peter? Hier ist ein Ring. Hä? Er war in einem Geheimfach. Ist sonst noch was drin? Was? Willst du mich einen Lügner nennen, Junge? Zeigen Sie uns die Rechnung über den Kauf oder benennen Sie uns Zeugen. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ich, na ja. Dann schlage ich vor, dass wir die Truhe bei uns im Lager unterstellen, bis sie uns Beweise bringen. Also jetzt habe ich es aber satt. Ich nehme mir, was mir gehört. Her mit dem Ring, her mit der Truhe. Nein! Hilfe, er will Justus ja. Den Ring und die Truhe wegnehmen. Zurück, ich... Haltet den Dieb, haltet ihn! Ach, lasst ihn laufen. Der Ring war nicht viel wert. Sowas. Warum war er bloß so scharf auf die Truhe? Kann mir das einer sagen? Er wollte die Truhe unbedingt haben. Dabei hat sie ihm bestimmt nicht gehört. Ja. Seltsam.